Star, Star, Megastar. Nach dem Treffen in London wird es ruhiger im Forum und bei uns. Über Weihnachten und Neujahr passiert wenig, auch wenn wir nicht ganz abschalten können, natürlich nicht, nicht nach diesen neuen Erkenntnissen. Aber dank der ungewohnten Ruhe haben wir Zeit, alte Geschichten noch einmal neu anzuschauen. Zu diesem Zeitpunkt haben wir längst mehr als 7000 Einträge im Forum, unmöglich da den Überblick zu behalten. Und auch wenn das in diesem Buch so wirken mag, unter den Kunden von Mossack Fonseca sind nicht nur die dunklen Gestalten zu finden, da sind auch berühmte Regisseure und Schauspielerinnen, südamerikanische Sänger, die in ihrer Heimat vergöttert werden, genialische Schachspieler und eine ganze Reihe von Männern, die große Fußballvereine besitzen oder ihnen vorstehen. Wir klicken uns durch hunderte Funde in diesen ruhigen Tagen um die Jahreswende und lesen von Dutzenden Ministern, von großen Tänzern und der Enkeltochter eines der bekanntesten Künstler der klassischen Moderne, von Spionen, die noch mit der DDR Waffengeschäfte gemacht haben und von der angeblichen Geliebten eines europäischen Königs. Es wären noch so viele Geschichten zu erzählen. Aber wir können hier aus juristischen Gründen nur die namentlich erwähnen, die wir ausreichend recherchiert haben. Und die Anzahl dieser Fälle ist begrenzt durch unsere Zeit und Kraft. Manchmal müssen wir auch schlafen. Die Weihnachtsferien sind noch nicht so richtig vorbei. Da kommt Anfang Januar 2016 schon der nächste ganz große Fall. Lionel Messi, der beste Fußballspieler der Welt. Der vielleicht beste der Geschichte. Der Name seiner panamaischen Briefkastenfirma klingt ein wenig porzig, aber ganz unpassend ist er nicht. Mega Star Enterprises. Die Firma wird von 5 unbekannten Scheindirektoren geleitet, aber derjenige, der offenbar in Wahrheit das Sagen hat, ist der Megastar des Weltfußballs. Das geht aus einem Papier von Juni 2013 hervor, das ein spanischer Prometheus-Kollege entdeckt. In diesem Papier erklärt ein Mitarbeiter einer uruguayischen Anwaltskanzlei dem Offshore-Provider Mossack Fonseca, die finalen Begünstigten der Megastar Enterprises seien Lionel Andrés Messi und sein Vater, Jorge Horacio Messi. Auch das noch. Lionel Messi hat wegen der Art, seine Finanzen zu verwalten, schon große Probleme. Im Oktober 2015 entschied ein spanischer Ermittlungsrichter, dass Messi und sein Vater, der ihn berät, wegen Steuerhinterziehung angeklagt werden. Die Bundesanwaltschaft fordert eine Geldstrafe von 4,1 Millionen Euro, die dem Multimillionär Lionel Messi allerdings relativ gleichgültig sein dürfte. Vor allem aber fordert sie fast 2 Jahre Haft für Barcelonas Spielmacher. Der Termin für den Prozess ist schon angesetzt. Am 31. Mai dieses Jahres soll er beginnen. Es wird interessant sein zu beobachten, wie die spanischen Behörden auf diese Informationen reagieren. Denn die Megastar Enterprises, die mindestens bis Anfang 2016 aktiv war, wird in der bisherigen Anklage nicht erwähnt. Möglicherweise wissen die spanischen Behörden also nichts von ihrer Existenz. Laut Anklage nutzten Messi und sein Vater Briefkastenfirmen für die ihnen vorgeworfene Hinterziehung. Die Messis sollen ab 2005 zum Schein Bildrechte für sehr wenig Geld an Offshore-Firmen verkauft haben, die ihren Sitz in lateinamerikanischen Steuerparadiesen wie Belize oder Uruguay haben. Dadurch seien Werbeeinnahmen in Höhe von 10,1 Millionen Euro in diese Steuerparadiese geflossen und praktisch nicht besteuert worden. Zudem hätten die Messis dem Finanzamt wichtige Daten verschwiegen, damit es nichts von den Geldflüssen ins Ausland erfährt. So soll Messi in den Jahren 2007 bis 2009 etwa 4,1 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben. Die Megastar Enterprises wird am 8. Februar 2012 von einem Offshore-Anbieter in Panama gegründet. Die Anteile werden in anonymen Inhaberaktien ausgegeben. In Messis Auftrag handeln Vermittler der erwähnten uruguayischen Anwaltskanzlei. Hier ist die erste Verbindung zu den Vorwürfen aus der Anklage. Demnach stellt dieselbe Kanzlei 9 Tage später eine Bestätigung aus, dass Lionel Messi der einzige Teilhaber der Briefkastenfirma Genbril S.A. sei, die im Zentrum der bekannten Hinterziehungsvorwürfe steht. Die Megastar und die in der Anklage erwähnte Jen Brill werden also im Hintergrund von derselben uruguayischen Kanzlei betreut. Der zweite Berührungspunkt entsteht im Sommer 2013, als die Ermittlungen gegen Messi öffentlich werden. Am 12. Juni 2013 berichtet die spanische Nachrichtenagentur EFE erstmals über das Verfahren und die internationalen Medien ziehen nach. Direkt am nächsten Tag melden sich Lionel Messis uruguayische Anwälte per E-Mail bei Mossack Fonseca, weil sie für die Megastar Enterprises, wie es laut der E-Mail zuvor telefonisch besprochen wurde, den Offshore-Anbieter wechseln wollen. In Zukunft soll Mossack Fonseca die Briefkastenfirma verwalten. Mossack Fonseca bestehen darauf, eine Haftungsfreistellung ausgestellt zu bekommen. Die Kanzlei Mossack Fonseca und ihre eingesetzten Scheindirektoren werden bezüglich aller Beschwerden, Forderungen, Klagen, Streitigkeiten, Prozesse, Kosten und Ausgaben entschädigt, die Megastar Enterprises betreffen. Das uns vorliegende Dokument vom 23.07.2013 wird unterschrieben von Lionel Andrés Messi und Jorge Horacio Messi. Offenbar war die Panama-Firma Teil der Offshore-Konstruktion, die Lionel Messi sich von der uruguayischen Kanzlei orchestrieren ließ. Welche Rolle aber die Megastar im Firmengeflecht der Messis innehat, ist aus den Papieren schwer zu sagen. Als genereller Geschäftszweck ist in einem Dokument pauschal Investitionen angegeben. Bislang fanden sich in den Daten des Leaks aber keine konkreten Verträge oder Geschäfte. Das kann allerdings damit zu tun haben, dass die Messis sich selbst oder anderen involvierten Personen Vollmachten für die Firma ausgestellt zu haben scheinen, wodurch keinerlei Dokumente an Mossack Fonseca zum Unterschreiben gehen müssen. Jedenfalls versichern laut eines Schreibens vom 23. Juni 2013 Horacio, Jorge und Lionel Andrés Messi Mossack Fonseca im Fall der Beendigung der Geschäftsbeziehung zu der uruguayischen Kanzlei zu helfen, alle und jede einzelne der Vollmachten, die die Gesellschaft auf Dritte übertragen hat, zu widerrufen. Mit einer solchen Vollmacht ausgestattet, lassen sich Verträge jeder Art abschließen, also etwa Konten eröffnen oder Immobilien erwerben. Und von außen ist dennoch nicht festzustellen, wem die Firma eigentlich gehört. Die Aktien werden ja, wie gesagt, anonym gehalten. Die spanische Staatsanwaltschaft wird sich vermutlich sehr dafür interessieren, wer mit einer solchen Vollmacht ausgerüstet wurde und wofür. Aber ganz gleich, was in den Verträgen der Megastar Enterprises steht, Lionel Messi wird seine bisherige Verteidigungslinie im Verfahren kaum ändern müssen. Die Strategie des Stürmers des FC Barcelona ist klar und nahezu identisch mit der von Franz Beckenbauer in der DFB-Affäre. Ich schaue mir nicht an, was ich unterschreibe, sagte Messi laut Zeitungsberichten einer Untersuchungsrichterin. Wenn mein Vater es sagt, unterschreibe ich mit geschlossenen Augen. Und ich unterschreibe das, was mir mein Vater sagt, dass ich unterschreiben soll, weder schaue ich, noch konzentriere ich mich darauf, noch frage ich. Die Strategie scheint allerdings nicht recht zu verfangen. Die spanische Bundesanwaltschaft glaubt ihm zwar, dass die Initiative von Messis Vater ausgegangen sei, und dieser nimmt auch bereitwillig alles auf sich, aber das Finanzministerium entschied dennoch, dass auch Lionel Messi selbst angeklagt werden solle. Auch der Fußballprofi hätte die Vorgänge verdächtig finden müssen, argumentiert die Vertreterin des Ministeriums, etwa als er eine Steuerrückerstattung für die Jahre 2007 bis 2009 bekam. Laut der Nachrichtenagentur AFP ist in der Begründung des Entscheids von vernünftigen Hinweisen auf kriminelle Handlungen beider Angeklagter die Rede. In unseren Daten sehen wir, dass sich am 1. Dezember 2015 die Eigentümerschaft der Megastar Enterprises verändert. Die zuvor ausgestellten anonymen Inhaberaktien werden von gewöhnlichen Aktien abgelöst, die von Lionel Messis Vater gehalten werden. Die uruguayische Anwaltskanzlei hat da allerdings noch ein Anliegen. Ein Vertreter bittet Mossfon am nächsten Tag zu bestätigen, dass die Anteilseigner der von ihnen betreuten Firmen nicht im öffentlichen panamaischen Firmenregister auftauchen. Falls dies standardmäßig vorgesehen sei, bitten die Anwälte um die notwendigen Dokumente, um dies zu verhindern. Lionel Messi und Horacio Messi haben bis Redaktionsschluss dieses Buches auf wiederholte gemeinsame Anfragen von ICIJ und Süddeutscher Zeitung nicht reagiert. Die neuen Enthüllungen werden den Gang vor Gericht für Lionel Messi, der in diesen Tagen im Januar 2016 erneut zum Weltfußballer gewählt wird, nicht einfacher machen.